Kundgabe 3130. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.05.1944. Heilighaltung des Namens Jesu. Voller Liebe und Andacht sollt ihr den Namen Jesu aussprechen. Er soll euch das Heiligste sein. Ihr sollt ihn im Herzen tragen. Er soll euch der Stern sein, der in dunkler Nacht leuchtet, und die Sonne, die hell erstrahlt und euch das Leben gibt. Und diesen heiligsten Namen sollt ihr nicht verspotten lassen, sondern denen entgegentreten, die es tun, und sie ermahnen, abzulassen, auf dass sie nicht ewig verloren gehen. Sein Name soll heilig gehalten werden, denn er birgt eine große Kraft in sich für den, der ihn gläubig ausspricht und diese Kraft empfangen will. Ihr werdet empfangen, was ihr erbittet in seinem Namen. Denn er selbst hat euch diese Verheißung gegeben. Ihr werdet in seinem Namen Wunder wirken, die ihr als seine Jünger den Menschen die Kraft des Glaubens beweisen wollt. Ihr werdet das Böse zu bannen vermögen unter Anrufung seines Namens. Denn ihm kann nichts widerstehen. Und die Mächte der Finsternis ziehen sich vor ihm zurück. Sie fürchten ihn und seine Macht. Und so ihr euch seines Namens bedient, um für ihn zu wirken, wird eure Arbeit auch eine gesegnete sein, denn er selbst steht euch zur Seite und seine Gnade überflutet euch. Sein Name wird eure Waffe sein im Kampf gegen eure Feinde, die seinen Namen verunglimpfen wollen, die ihn nicht anerkennen und ihm offenen Kampf ansagen. Und ihr werdet diese Waffe gebrauchen müssen, so ihr in arge Not geratet, wo irdisch euch keine Hilfe möglich erscheint. Dann rufet ihn an, sprechet seinen Namen gläubig aus, übergebet euch ihm, und er wird euch erretten. Denn er ist überall, wo seine Hilfe erbeten wird. Und seine Macht ist wahrlich größer als die Macht seiner Feinde. Des göttlichen Namens Kraft werden auch die erfahren, denen jegliche Ehrfurcht mangelt vor seiner Heiligkeit und die darum skrupellos alles vernichten, was Bezug hat auf Jesus Christus und seine Lehre, die in ihm nicht die ewige Gottheit erkennen, die sein Wort zum Menschenwerk stempeln wollen und darum ihn und seine Lehre auszurotten versuchen, ohne die Macht Gottes zu fürchten. Sie werden Handlungen vollbringen, welche die Gläubigen entsetzen werden. Sie werden seinen Namen verhöhnen und Missbrauch damit treiben, bis Gott durch seine Diener wirket, bis diese durch das Entgegensetzen des Namens Jesu sie in den Bann schlagen, dass sie unfähig sind, zu reden und zu lästern wider ihn, dass sie jeglicher Kraft beraubt sind, und die Macht Gottes ihnen körperlich spürbar ist. Denn sein Name ist heilig und büßen muss, wer ihn missbraucht, wer seinen heiligen Namen lästert. Ihre Sünde ist zu groß, als dass sie ungestraft bleiben könnte. Und so dies noch auf Erden eine Strafe nach sich zieht, ist dem Menschen noch eine Gnadenfrist gegeben, zu erkennen und zu bereuen, zu bitten um Vergebung seiner schweren Schuld. Denn Gott lässt seiner nicht spotten. Seine Liebe ist grenzenlos, doch so die Menschen gegen ihn selbst vorgehen, sind ihre Herzen verhärtet und sie selbst dem Satan verfallen, der sich ihres Willens bedient, Jesus Christus zu bekämpfen und gegen ihn und sein Wort vorzugehen. Seine Macht aber ist größer, und sie teilet sich auch denen mit, die gläubig seinen Namen aussprechen, so sie in Not sind. Amen.